Das Beste oder nichts. Gottlieb Daimler und die Erfindung des Automobils. Während Gottlieb Daimler und Willem Maybach das geräumige Gartenhaus abschließen und hinüber ins Wohnhaus gehen, trifft Gärtner Weinbuch auf zwei Polizisten, denen er sich einige Tage zuvor anvertraut hat, weil er einen bösen Verdacht hegt. Die Geräusche, die seit Monaten aus dem Gartenhaus dringen, und die Tatsache, dass Herr Daimler ihm nicht nur gänzlich den Zutritt dort hinein verweigert, sondern sogar akribisch Vorsorge getroffen hat, dass er nicht einmal einen Blick hineinwerfen kann, lässt ihn Schlimmes befürchten. Der brave Gärtner hat seinen Verdacht der Polizei mitgeteilt und auf deren Geheiß heimlich einen Nachschlüssel fertigen lassen. Nun öffnet er damit die Tür zum mysteriösen Gartenhaus. Bei einem schwachen Licht, gibt Polizeiunteroffizier Sieger später zu Protokoll, sahen wir nun alles gut zugedeckt und fanden nach dem Aufdecken nur Maschinenteile und Räder. Da ich aber nirgendwo eine Stanze sah, sagte ich zum Wachtmeister, hier wird kein Geld gemacht, denn die Hauptsache, die Stanze fehlt. Der nächtliche Besuch im Daimlerschen Gewächshaus war bald erledigt und der Gärtner schämte sich, dass er seinen Herrn in einem solchen Verdacht hatte. Gärtner Weinbuch hat seinen Arbeitgeber für einen Falschmünzer gehalten, obwohl er und ganz Cannstatt eigentlich wissen, dass Gottlieb Daimler als wohlhabender, bekannter und geachteter Mann gilt, der bis vor kurzem der technische Direktor einer der größten Motorenfabriken der Welt war. Seit wenigen Monaten erst betritt er täglich sein Gartenhaus, um dort an dem Projekt zu arbeiten, das den Gärtner so argwöhnisch gemacht hat. Die Welt ist still in jenen Tagen, das Leben langsam. Die Menschen kennen das Geräusch eines laufenden Motors noch nicht, denn er ist noch nicht erfunden. Jedenfalls der Motor nicht, der klein und dennoch leistungsstark genug wäre, um Fahrzeuge, Boote oder Luftschiffe anzutreiben. Was der Gärtner nicht weiß und auch nicht wissen soll, ist die Tatsache, dass dieser Motor gerade erfunden wird, in genau dem Gartenhaus, in das er nicht hineingehen und nicht hineinsehen darf. Was bleibt ihm da, als Schlimmes zu befürchten? Die Menschen in Deutschland leben in einem Kaiserreich, geprägt von jahrhundertealten Traditionen, im Rhythmus landwirtschaftlicher und handwerklicher Arbeit. Das Zeitalter des technischen Fortschritts zieht gerade erst herauf. Die Fotografie ist einigen bereits bekannt, doch dass vor kurzem ein Mann in Amerika einen kleinen Glaskolben entwickelt hat, der Licht spendet, wenn man ihn an elektrischen Strom anschließt, weiß kaum jemand. Auch das Telefon ist bereits entwickelt, gesehen oder gar benutzt, aber haben es erst sehr wenige Zeitgenossen. So ist man dem Gärtner im Hause Daimler auch nicht wirklich nachhaltig böse ob seines Misstrauens. Der brave Bürger jener Tage fühlt sich ja in erster Linie der Staatsmacht und ganz besonders seinem Kaiser verpflichtet. Kaiser Wilhelm I. gilt in den späten Jahren seiner Herrschaft als ein Mann des Fortschritts. Er hat, gemeinsam mit seinem Kanzler Bismarck, erkannt, dass es für Deutschland höchste Zeit wird, den Anschluss an die sich schnell entwickelnde Industrialisierung Europas zu finden. Die dazu ergriffenen Maßnahmen zeigen Schritt für Schritt Wirkung. Das Land nähert sich gut 30 Jahre nach der gescheiterten Revolution von 1848 dem Zustand der Vollbeschäftigung, was beinahe einem Wunder gleichkommt. In den zurückliegenden 50 Jahren war Deutschland nämlich eher geprägt von politischen Unruhen, wirtschaftlicher Not, Arbeitslosigkeit und Armut. 7 Millionen Menschen haben in dieser Zeit ihre deutsche Heimat verlassen, um der nicht enden wollenden Not zu entfliehen und in Amerika einen neuen Anfang zu machen. Mit verstärkter Konzentration auf den Bergbau, die Eisen- und Stahlproduktion, den Eisenbahnbau und die Metallverarbeitung wendet sich das Blatt langsam. Die Stimmung wird positiver. Nicht zuletzt, weil der technische Fortschritt für alle sicht- und fühlbar die Wirtschaft erblühen lässt und das Leben für viele deutlich verbessert. Doch die Mühlen des Fortschritts mahlen manchem, der Großes vorhat und voraussieht, viel zu langsam. Gottlieb Daimler ist einer von ihnen. Er ist beseelt von einer Vision, die ihm und seinem Weggefährten Willem Maybach nicht nur realisierbar, sondern gar zwingend notwendig erscheint. Nicht erspart bleibt ihm dabei das Los all derer, die mit fortschrittlichen, ja bahnbrechenden Ideen auf den Plan treten. Lange Zeit steht er nämlich ziemlich alleine da und verzweifelt nicht selten am vermeintlichen Unverstand seiner Mitmenschen. So ist der Weg ins Gartenhaus zu Cannstatt denn auch kein folgerichtiger Schritt in der Karriere des mittlerweile 48-jährigen Genius, sondern vielmehr die vermutlich letzte Chance, seine große Vision noch Wirklichkeit werden zu lassen. Gemischaufbereitung? Wie besprochen. Ventilsteuerung? Hat schon beim letzten Testlauf gut funktioniert. Bleibt die Zündung unser Sorgenkind. Werfen Sie ihn an, Herr Maybach, und wünschen Sie uns Glück. Gut! Gut! Nicht gut. Ich besitze das Patent auf diese ungesteuerte Glührohrzündung. Sieht nicht so aus, als könnte ich drauf stolz sein. Nun, die Zündung zündet. Sie zündet nur leider nicht immer dann, wenn sie soll. Aber das Prinzip ist richtig. Und sollte eigentlich funktionieren. Es liegt am Material. Wir haben es mit Porzellan versucht, mit Stahl, Nickel und 12 unterschiedlichen Legierungen. Viel Auswahl bleibt uns nicht mehr. Kommen Sie, wie lange arbeiten wir schon zusammen? 18 Jahre. Und wir haben immer geschafft, was wir schaffen wollten. Ich erinnere mich jedenfalls nicht, dass wir jemals aufgegeben hätten. Sie? Nein. Machen wir einen Spaziergang und besprechen in Ruhe, was zu tun ist. Es liegt am Material. Was halten Sie davon, für den nächsten Versuch Platin zu verwenden?